Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Jacques Cousteau, Tauchfahrt in die Tiefe. Ein Abenteuer-Feature von Berit Hempel. Dunkel ist es, fast schwarz. Drei Männer in Taucheranzügen und mit Sauerstoffflaschen bewegen sich schwerelos im Meer. Sie sind in der Nacht 50 Meter tief abgetaucht. Alles ist still. Nur das eigene Atemgeräusch mit Luft aus der Pressluftflasche ist zu hören. Die vielen Luftblasen steigen blubbernd nach oben an die Wasseroberfläche. Die Männer schlagen langsam mit ihren Flossen, um ihre Höhe zu halten. Wenn sie zu schnell auftauchen, dann könnten ihre Lungen zerreißen. Unkontrolliert abtauchen würde bedeuten, abzutreiben und sich in der Dunkelheit des Meeres zu verlieren. Jacques Cousteau, einer der Männer, zündet eine Unterwasserfackel aus Magnesium an, die auch im Wasser brennt. Geblendet halten sich die Taucher die Hände vor ihre Augen, bis sie sich an das grelle Licht in der Schwärze des Meeres gewöhnt haben. Sie öffnen die Augen wieder und eine wundersame Welt tut sich vor ihnen auf, die bisher kaum ein Mensch gesehen hat. Bläuliche Korallen wiegen ihre Fächer in der Meeresströmung. Seeanemonen recken ihre Tentakeln, um kleine Fische zu erbeuten. Andere Fische ruhen und schützen ihren Körper vor Angreifern durch eine Schleimhülle, die sie wie eine Blase umgibt. Unter den Tauchern zieht ein kleiner Katzenhai seine Runde. Gespenstisch flackert das Licht, das Cousteau in der Hand hält. Schatten zappeln hin und her. Die Flamme der Fackel wird immer kleiner, erlischt schließlich. Die Taucher umgibt wieder die Dunkelheit des Meeres. Ein Blick zurück. Der zukünftige Meeresforscher Jacques-Yves Cousteau wird in der Nähe des Atlantiks geboren, in einem kleinen französischen Städtchen nahe Bordeaux, an einem Sommertag im Juni 1910 vor rund 100 Jahren. Vielleicht hat die Sonne am blauen Himmel geschienen und der Wind hat die salzige Meeresluft an die Wiege des kleinen Jacques getragen. Vielleicht ist das der Grund, warum sich der Sohn eines Rechtsanwaltes später so für das Meer und die Fliegerei begeistert. Als Kind hat Jacques es nicht immer leicht. Sein Vater ist aus beruflichen Gründen viel auf Reisen und nimmt Frau und Sohn mit. Ein hektisches Leben. Jacques selber leidet unter chronischen Darmentzündungen und eine Herzklappe ist defekt. Um seinen angeschlagenen Körper zu stärken, lernt er schwimmen und genießt es. Doch schon als Kind will der kleine Cousteau mehr. Er beginnt zu tauchen und zu experimentieren. Die Geschichten von Indianern, die durch Schilfrohre unter Wasser atmen, lassen ihn nicht mehr los. Er führt selbst Versuche im Swimmingpool durch. Ich versuchte, auf dem Grund zu sitzen und durch eine Röhre zu atmen, die ich zusammengebastelt hatte, um die Wasseroberfläche zu erreichen. Das Scheitern des Experiments war zugleich mein erster beglückender Erfolg. Ganz allein hatte ich herausgefunden, dass die menschliche Lunge unter dem Druck, den das Wasser eines Swimmingpools ausübt, keine dünne Oberflächenluft einatmen kann. Die kindlichen Versuche, sich im Wasser zu bewegen, führen Jacques Cousteau zur Marine. Aber eigentlich will er Pilot werden, in die Weiten des blauen Himmels aufsteigen, Kaskaden drehen und in die Unendlichkeit blicken. Ein Autounfall lässt jäh alle Träume platzen. Ich wurde auf den Boden geschmettert, dann 8 Meter weit in ein Feld geschleudert. Als ich wieder halbwegs zu Bewusstsein gekommen war, fand ich mich am Boden festgespießt wieder. Mein linker Arm war von einem schlanken Ast durchbohrt worden. Schwer verletzt wird Jacques Cousteau in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand ist äußerst kritisch. Ich hatte 12 gebrochene Knochen. 4 gesplitterte Rippen hatten meine Lunge durchbohrt. Beide Arme waren zerfleischt. Der rechte hing nutzlos von meiner Schulter herab. Der Radialnerv war zerstört. Mein linker Arm war von dem Baum zerschmettert worden. Cousteau wird mehrere Stunden operiert. Alles scheint gut zu verlaufen. Doch plötzlich beginnt der linke Arm zu pochen und wird heiß. Der Arm hat sich entzündet. Der Arzt rät dem jungen Mann: Lassen Sie uns den Arm amputieren. Tun wir das nicht, dann könnte sich die Entzündung ausbreiten und dann sterben Sie. Cousteau steht vor einer schweren Entscheidung und wägt ab. Mit nur einem Arm wären Tauchen und das Fliegen völlig unmöglich. Aber ich kann das Risiko ja vielleicht eingehen und ausharren. Der Entzündung trotzen. Vielleicht klingt sie ja ab, tötet mich nicht und ich kann mit zwei Armen so weiterleben wie früher. Bonjour, Monsieur Cousteau. Während der nächsten drei Tage klopfte mein Herz jedes Mal angstvoll, wenn der Arzt die Infektion untersuchte. Schauen wir mal, wie es Ihrem Arm heute geht. Schwester, eine Schere bitte, damit ich den Verband aufschneiden kann. Cousteau, Sie haben wirklich Glück, die Infektion klingt ab. Der Arm ist zwar immer noch gerötet, aber er heilt. Er ist gerettet. Doch es ist Glück im Unglück. Pilot kann Cousteau nach dem schweren Unfall nicht mehr werden. Der junge Mann ist bestürzt, sein Traum ist zerschlagen. Aber Cousteau wäre nicht Cousteau, wenn er jetzt aufgeben würde. Er sucht nach anderen Zielen. Um seine geschwächten Arme zu trainieren, schwimmt er wieder. Und dabei geschieht etwas, was sein Leben fortan bestimmen soll. Cousteau lernt eine Gruppe von Tauchern kennen. Einer von ihnen, der Sporttaucher Philippe Taillet, leiht ihm seine Taucherbrille. Ich hatte die sieben Weltmeere durchkreuzt und war in ihnen allen geschwommen. Aber ich hatte diese ersten Kontakte als Blinder gemacht. Die Taucherbrille eröffnete mir die Augen zu einem weitestgehend unbekannten Königreich. Und von diesem Moment an schaute ich nie zurück. Jacques Cousteau hat die Augen geöffnet für das unbekannte Leben im Meer. Die Möglichkeit, als Mensch unter Wasser zu atmen, zu leben, zu schauen, so wie man durch den Wald läuft und sich über die Bäume und die Vögel und die verschiedenen Tiere und Pflanzen freut, das unter Wasser zu erleben, als Menschen einer Welt sein, die für den Menschen eigentlich nicht begehbar ist. Auch Antje Boetius begann sich schon als Kind für das Meer zu interessieren. Ihr Großvater war Kapitän und erzählte ihr von seinen Erlebnissen auf See. Ihr Lieblingsfilm war der abenteuerliche Piratenfilm Der rote Korsar. Das Mädchen Antje liebte es, am Strand Muscheln, Krabben und andere Fundstücke einzusammeln. Der Grundstein war gelegt, um Meeresbiologin zu werden. Antje Boetius ist heute Professorin für Geomikrobiologie und hat sich damit einen Traum erfüllt. Weil ich schon als Kind fasziniert war von der Idee, auf dem Meer Expeditionen veranstalten zu können, dabei zu sein, wenn unbekannte Lebensräume entdeckt werden, in die Tiefen tauchen zu können. Das waren alles Kinderwünsche und die sind erhalten geblieben und haben sich auch umgesetzt. Als junge Frau studierte Antje Boetius Biologie. Heute erforscht sie die Tiefsee. Ja, ich habe eine Arbeitsgruppe, eine Brückengruppe zwischen zwei Instituten hier in Bremen, dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, aber auch dem Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie. Und wir beschäftigen uns mit Tiefseeforschung, Ökologie, Biogeochemie und auch der Arbeit mit In-Situ-Geräten weltweit. In-Situ-Geräte arbeiten direkt vor Ort, direkt im Meer oder am Meeresboden. Doch einen großen Teil ihrer Arbeit verrichtet Antje Boetius an Land. Im Eingangsbereich des Instituts empfängt den Besucher zur Einstimmung ein Meeresaquarium mit unterschiedlichen bunten Fischen, einer großen Muschel, Korallen und Wasserpflanzen. Daran vorbei führt der Weg zu Antje Boetius über einige Gänge in ein kleines Büro, das von Büchern und Papieren überquillt. Das ist ihre Zentrale, von der aus die zierliche blonde Frau Expeditionen zusammenstellt, Gelder organisiert und Forschungsreisen aufbereitet. In einer Woche soll es wieder losgehen, mit dem Forschungsschiff Polarstern zur 42. Expedition in die Arktis. Der Der Mensch versucht, seinen Radius zu erweitern, vom Land ins Wasser. Der erste Schritt dahin ist das Schwimmen. Der zweite Schritt bedeutet Abgleiten in eine andere Welt, durch Tauchen. Das Wichtigste beim Tauchen ist, dass man frei von der Schwerkraft ist. Man hat im Grunde das Gefühl, dass man so etwas wie ein Engel ist. Wenn man eben im Wasser schwimmt und sich bewegt und da vor allen Dingen auch den Kopf mit unter Wasser nehmen kann und dadurch auch anders hört und anders sieht, ist das erstmal ein tolles Gefühl, denn es ist, man ist in einer anderen Welt dann. Wenn man dabei schauen kann, also wenn man eine Taucherbrille und einen Schnorchel dabei hat, vielleicht auch Flossen, um sich schnell bewegen zu können, fängt man an, die ganze Welt anders zu sehen. Der Effekt der Taucherbrille ist ja, dass alles ein bisschen größer aussieht. Kleine Fische sind dann schon beträchtlich und man kann sich umschauen, eben in dieser fremden Welt, die für uns Menschen sonst nicht zugänglich ist. Jacques Cousteau genießt sein Leben als Taucher und ist berauscht von der Schönheit des Meeres. Allerdings kann er immer nur kurz unter Wasser bleiben, denn Sauerstoffflaschen, wie wir sie heute kennen, gibt es damals noch nicht. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist er mit dem Schiff über sich wie eine Marionette durch einen langen Schlauch verbunden, durch den Sauerstoff gepresst wird, oder er muss tief Luft holen, die Luft anhalten und dann abtauchen. Apnoe-Tauchen nennt man das. Immer lehnte ich mich auf gegen die Einschränkungen, die einem eine einzige mit Luft gefüllte Lunge auferlegt. Während der blitzschnellen Tauchgänge konnten wir immer nur einen kurzen Blick auf die Geheimnisse des Meeres erhaschen. Cousteau geht bis an seine Leistungsgrenze, um so lange wie möglich unter Wasser zu bleiben. 1947 stellt er sogar einen Weltrekord auf und taucht 91,5 Meter mit einem einzigen tiefen Atemzug. Wer Fische studieren will, muss am besten selbst zum Fisch werden. Der Meeresforscher probiert verschiedene Methoden aus, um Sauerstoff mit ins Wasser nehmen zu können und riskiert dabei mehr als einmal sein Leben. Ein Tank mit reinem Sauerstoff auf dem Rücken soll die Lösung bringen, um sich unbeschwert wie ein Fisch bewegen zu können und längere Zeit unten im Meer zu bleiben. Cousteau schnallt sich das schwere Gerät um, dazu einen Bleigurt, der ihn am Auftauchen hindern soll, und gleitet ins Wasser. Ich atme. Cousteau taucht und genießt den Augenblick. Er fühlt sich wohl. Doch plötzlich verändert sich etwas. Er ist kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren. Ihm wird schwarz vor Augen. In letzter Sekunde gelingt es ihm, mit zittrigen Fingern den schweren Bleigürtel zu lösen, der ihn unter Wasser hält. Und er steigt nach oben an die Oberfläche. Bewegungslos treibt er auf dem Wasser. Seine Begleiter fischen ihn heraus und ziehen ihn ins Boot. Es gibt beim Tauchen natürlich eine Reihe von Gefahren. Als Menschen sind wir eigentlich ein Hohlraum. Also wir haben die Lunge, die ein essentielles Organ ist. Wir atmen mit der Lunge. Und Gas oder Leerräume eben können durch den Wasserdruck mit steigender Tiefe zusammengedrückt werden. Außerdem lösen sich Gase unter Druck viel leichter als ohne Druck. Das heißt im Grunde, unser gesamter Körper, unser Kreislauf ist gar nicht gemacht, unter Druck zu leben. Und der einzige Trick ist eben die gute, gesunde Gasmischung und das richtige Umgehen mit den Tauchflaschen. Das muss man aber lernen. Und da muss man auch alle Regeln des Tauchens beherzigen, um sich dann eben nicht zu schaden. Mancher Versuch von Jacques Cousteau, sich wie ein Fisch im Wasser zu bewegen, misslingt. Doch den umtriebigen und ehrgeizigen Tüftler kann das nicht aufhalten. Er sucht weiterhin mit viel Energie nach Antworten auf seine Fragen. Wie kann der Mensch einem Fisch gleich unter Wasser atmen? Wie kann er lange Zeit unter Wasser bleiben, seine Umgebung in Ruhe erforschen und studieren? 1942 trifft Cousteau auf den Ingenieur Émile Gagnon. Monatelang tüfteln sie gemeinsam an einer Lösung. Die ersten Versuche werden in einem kleinen Fluss bei Paris ausprobiert. 500 Tauchgänge führen sie durch. Schließlich schafft es Cousteau mit Druckluft 100 Meter tief ins Meer zu tauchen. 4 Jahre später scheint das Ziel erreicht. Cousteau und Gagnon lassen ihre Aqualunge patentieren. Das erste Presslufttauchgerät, mit dem der Taucher atmen und bis zu 2 Stunden unter Wasser bleiben kann. Wenn man den Schnorchel los wird und unter Wasser tauchen kann und wirklich für Stunden unter Wasser bleiben kann, dann ist man schon fast selber ein Fisch und hat dabei ein ganz anderes Körpergefühl. Es wird alles langsamer, es ist alles auch schwieriger. Die Orientierung ist unglaublich schwierig unter Wasser. Deswegen passieren leider auch immer wieder Unfälle. Aber es ist wirklich die Möglichkeit für den Menschen, unter Wasser wie ein Fisch zu leben, ein eben solcher Traum, wie es für den Menschen immer noch Traum wäre, wie ein Vogel fliegen zu können. Mit der Marine bereist Cousteau die 7 Weltmeere. Er taucht und sieht dabei Dinge, die anderen Menschen vorenthalten bleiben. Der Forscher möchte den Menschen die Natur unter Wasser nahe bringen, möchte die Fische, Korallen und Wasserpflanzen ans Licht der Öffentlichkeit bringen. Doch wie kann er die Filmkamera mit ins Nass nehmen, ohne sie durch das Wasser zu zerstören? Der Tüftler Cousteau überlegt und plötzlich kommt ihm die Idee. Ein Einmachglas. Er schaltet eine Filmkamera an, legt sie in das Glas hinein, verschraubt den Deckel und hält beides zusammen unter Wasser. Die Konstruktion ist dicht. Die Kamera filmt und bleibt dabei trocken. Die erste Unterwasserkamera ist geboren. Und viele Weiterentwicklungen werden folgen. Während Cousteau in der Tiefe des Meeres forscht und nach immer neuen Wegen sucht, um die Unterwasserwelt für den Menschen zu erschließen, tobt um ihn herum der Zweite Weltkrieg. Freunde sind zu Feinden geworden, die Staaten misstrauen einander. In dieser gefährlichen und kämpferischen Stimmung wird Cousteau für einen ganz speziellen Dienst besonders interessant. Möchten Sie für uns arbeiten? Für den Geheimdienst? Als filmender Berufstaucher besitzen Sie eine außergewöhnlich gute Tarnung, um den Feind auszuspionieren. Während Cousteau vor den Küsten verschiedener Länder scheinbar Schiffswracks filmt, kundschaftet er in Wahrheit die Gewässer aus. In Shanghai soll er spioniert haben, in Japan und in der Sowjetunion. Was er genau tut, das erzählen weder Cousteau noch der französische Geheimdienst. Es bleibt geheim. Sicher ist allerdings, dass damals dieser Text protokolliert wird. Cousteau, Jacques Yves, Schiffsleutnant, hat während des Krieges seinem Vaterland hervorragende Dienste unter besonders gefährlichen Umständen erwiesen. Der Meeresforscher Cousteau erweist sich als organisatorisches Talent. Wie in einem Ganoven-Film schart er Gleichgesinnte um sich und plant einen Einbruch ins italienische Stabsquartier in Marseille. Chef, schauen Sie mal. Ein Assistent reicht ihm einige Telegramme, die er von den feindlichen Italienern abgefangen hat. Cousteau blickt darauf und stutzt. Statt Buchstaben stehen hier nur Zahlen auf diesen Telegrammen. Eine verschlüsselte Nachricht? Ich brauche den Code, um die Nachricht zu knacken. Nur, wo mag er liegen? Cousteau vermutet den Entschlüsselungscode im Safe des italienischen Stabsquartiers. Aber wie kommt er an ihn heran? Die einzige Möglichkeit, die er sieht, ist ein Einbruch. Schon in friedlichen Zeiten ein gefährliches Unterfangen, im Krieg umso mehr. Monsieur, bitte. Cousteau heuert mehrere Menschen für den Raub an. Eine französische Putzfrau gibt ihm einen Grundriss des Büros. Hier sind alle Räume abgebildet. Ein Gangster soll die Rolle eines italienischen Offiziers spielen, um ohne Aufsehen ins Quartier der Italiener zu gelangen. Seine Geliebte macht einen Wachsabdruck vom Safe-Schlüssel. Den Schlüssel habe ich einem italienischen Hauptmann abgenommen, ohne dass er es bemerkt hat. Schnell in weiches Wachs gelegt und voilà. Jetzt haben wir einen Abdruck, um den Schlüssel nachmachen zu können. Doch um den Tresor zu öffnen, braucht Cousteau einen Schlosser. Auch den findet er. Nun scheint das Team komplett. Der Plan des französischen Geheimagenten ist raffiniert, aber auch riskant. Schließlich kam der Tag des Raubzuges. Am Morgen suchte mich der Gangster auf. Er war hin und her gerissen zwischen unserer Sache und fast ekelerregender Angst. Er würde alles tun, nur nicht dort einbrechen. Aus der Traum vom gelungenen Coup. Cousteau ist geschockt und bestürzt. Und das nach all den Wochen der Vorbereitungen. Jetzt, in letzter Sekunde. Es gab keine andere Möglichkeit. Ich musste selber gehen. Cousteau schlüpft also selber in die Rolle des italienischen Offiziers. Der französische Meeresforscher als Einbrecher. Es ist kurz vor Mitternacht, als die bunte Truppe in einem Auto vor das Quartier der Italiener fährt. Ihr Plan hat eine ausgesprochene Schwachstelle. Keiner von ihnen spricht Italienisch. Sollte ein Wachposten sie ansprechen, würde alles sofort auffliegen. Da hilft nur ein dreister Auftritt. Forsch und dabei so tun, als gehöre man zur Truppe. Wir schlenderten ins Büro und schlugen mit Absicht die Tür hinter uns zu. Der Schlosser beugt sich über das Zahlenschloss. Er presst sein Ohr an den Stahl. Lange 45 Minuten tüftelt er. Der Drehknopf klickt und endlich öffnet sich die Tür. Da war das Codebuch. Schnell werden die Seiten abfotografiert und die dazugehörigen Chiffrierschlüssel ebenfalls. Und nichts wie raus aus dem Büro des Feindes. Wir lieferten die Fotos, die wir vom Code und von den Chiffrierschlüsseln gemacht hatten, bei der Zentrale des Geheimdienstes der französischen Marine ab. Man sagte uns nie, auf welche Weise sie benutzt wurden und ob überhaupt. Später bekommt Cousteau vom französischen Staat das Croix de Guerre, das Kreuz des Krieges. Das ist eine Auszeichnung für besondere Leistungen im Krieg. Cousteau bekommt sie dafür, dass er als Geschützoffizier die italienische Stadt Genua bombardiert hat. Für Cousteau ist das allerdings eine Tat, die ihn noch Jahre danach quälen wird, wie er in seinem Buch »Der Mensch, die Orchidee und der Oktopus« schreibt. Ich habe Verständnis für die Erfordernisse des Krieges. Ich habe im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Ich kämpfte für mein Land und weil ich Patriot war. Ich fuhr auf dem Kreuzer Duplex zusammen mit zwei weiteren Kreuzern, eskortiert von Torpedobooten zur Küste von Italien. Eines Nachts, wir lagen vor Genua, lauschte ich den Geräuschen der Geschütze, den Geräuschen der Zerstörung und des Todes. In jener Nacht starben in der Stadt nicht nur Soldaten oder Seeleute. Einwohner starben, Ehefrauen und Ehemänner und Kinder starben. Staaten handelten nach dem einst undenkbar scheinenden Vorsatz, große Mengen an Zivilbevölkerung zu töten. Mein Schiff gehörte zu den Angreifern. Ich hörte die Geräusche, aber ich sah nicht, was geschah. Der Offizier, der unser Granatenfeuer von der Spitze des Geschützturms aus dirigierte, verkündete über einen Lautsprecher den jeweiligen Punkt, auf den wir zielen sollen. Bei unserer dritten Salve ertönte es von oben: Ziel getroffen. Wir verstanden. Und zusammen weinten wir. Der Zweite Weltkrieg endet. Cousteau stellt für die französische Marine ein Taucherteam zusammen, bildet eine Arbeitsgruppe für die Erforschung der Meere und sucht Unterwasserminen, die noch nach dem Krieg die französischen Häfen bedrohen. Doch nicht nur das Meer interessiert ihn. Zusammen mit Didi Dumas steigt Cousteau in eine Höhle ein, die Höhle von Vaucluse in der Nähe von Avignon. Die Höhle liegt unter Wasser und die Taucher wollen die Quelle des Wassers ausfindig machen. Wie ein runder blauer Spiegel liegt der Einstieg zu der Höhle zwischen hellen Felsen. Ein mit Wasser gefüllter Schacht mit unterschiedlichen Blautönen. Die Männer steigen in das eiskalte Wasser und tauchen an einer Leine entlang in die unbekannte Tiefe. Oben am anderen Ende der Leine, außerhalb des Wassers, warten Helfer und lassen die Leine nicht aus den Augen, denn sie ist lebenswichtig. Wenn wir sechsmal ziehen, dann gebt uns mehr Seil, dann wollen wir tiefer runter. Ziehen wir dreimal, dann bedeutet das, holt uns hoch. Cousteau ist mit seinem Tauchpartner Didi durch ein Seil verbunden. Mit ihren Scheinwerfern leuchten sie die unwirtliche Gegend ab. Die hellen Steine werfen das Licht zurück. Alles geht ruhig seinen Gang. Sie sinken immer tiefer. Doch plötzlich scheint etwas nicht zu stimmen. Cousteau blickt zu seinem Kollegen und beobachtet, wie der völlig orientierungslos gegen die Höhlenwand prallt, hin und her. Ohne unser Wissen war ein beschädigter Kompressor benutzt worden, um unsere Argwallungen zu füllen. Aus unseren Mundstücken zischte ein tödlicher Luftstrom, der Kohlenmonoxid enthielt. Auch Cousteau fühlt sich unwohl, will aber trotzdem die Expedition nicht abbrechen und weiter hinabtauchen. Er gibt Didi ein Zeichen, die Leine festzuhalten, die die beiden Taucher mit dem Leben oben verbindet. Didi, halt die Leine fest. Doch Didi lässt sie los. Gleichzeitig erschlaffte Didis Kiefer. Sein Mundstück fiel aus. Während er versuchte, den Luftschlauch wieder in den Mund zu nehmen, konnte ich sehen, wie seine Augäpfel sich verdrehten. Hektisch leuchtet Cousteau die Felsen ab und findet die Leine. Schnell greift er zu, zieht 6-mal und will damit sagen, zieht uns hoch, schnell. Doch die Männer am anderen Ende geben mehr Seil. Zusammen mit Didi fällt Cousteau in die Tiefe. Was soll er tun? Sich von dem Freund losschneiden, allein auftauchen und den anderen dem sicheren Tod überlassen? Oder ihn mit nach oben bringen, sein Leben retten, dabei aber sein eigenes riskieren? Cousteau hat nicht viel Zeit zum Überlegen. Er fühlt sein Taschenmesser, nimmt es in die eine Hand. Mit der anderen umfasst er das Seil, mit dem Ziel, es durchzuschneiden. Doch er hält inne, zögert, kann sich nicht durchringen, den Schnitt zu tun. Dann zieht er am Seil. 1-mal, 2-mal, 6-mal insgesamt. Endlich verstehen die Kollegen und ziehen beide nach oben an die rettende Luft. Eine schwerwiegende Entscheidung hatte Cousteau bei diesem Tauchgang zu fällen. Egal ob Höhle oder Meer, das Tauchen birgt einige Gefahren. Man muss beachten, wenn man seinen Körper langsam an den erhöhten Druck anpasst, dass man ihn auch langsam wieder anpassen muss, zurück an die Meeresoberfläche zu kommen. Taucher, die sehr tief tauchen, also unter 30 Meter tauchen, die müssen dann schon eine ganze Zeit einkalkulieren beim Aufstieg, damit sich eben das Gas langsam wieder aus dem Blutkreislauf entfernen kann. Wenn man sehr rapide aufsteigt, dann gibt es sehr unangenehme und auch lebensgefährliche Begleiterscheinungen. Cousteau widmet sich weiter der Erforschung des Meeres. Sein Forscherdrang ist ungestillt. Der wissbegierige Abenteurer will mehr. Ich möchte ein eigenes Schiff, damit um die Welt reisen, Forscher einladen und Forschungen unternehmen. 1950 ist es endlich soweit. Für den symbolischen Preis von 1 Franc kauft Cousteau ein altes Minensuchboot, die Calypso. Calypso ist der Name einer schönen Meeresnymphe aus der griechischen Mythologie. Sie lebt auf einer Insel, als Odysseus Schiffbruch erleidet und bei ihr strandet. Die Nymphe verspricht dem Helden Unsterblichkeit, wenn er bei ihr bleibt. Doch Odysseus verlässt sie, um nach Hause zurückzukehren. Das alte Holzboot wird zusammen mit seinem Kapitän Weltruhm erlangen. Unzählige Forschungsreisen unternimmt Cousteau auf diesem Schiff, 50 Jahre lang. Die Calypso hat mir Flossen und Flügel geschenkt, das dröhnende Orchester des Sturms und den Gesang der Sirenen. Die alte Calypso wird aus- und umgebaut. Oft dabei seine Frau Simone, immer dabei sein Dackel und sein wechselndes Team. Beim Koch in der Kombüse bringe ich eine Schleuse an, durch die die Taucher ins Wasser gleiten können. Vorne am Bug setze ich einen Beobachtungsschacht ein. Da können ich und die anderen hineinklettern und durch verschiedene Bullaugen Fische beobachten, Wracks suchen oder gefährliche Riffe sondieren. Bei manch hohem Wellengang trifft sich die Mannschaft zum Essen unter Deck der Calypso, obwohl das Schiff hin und her schaukelt, Teller, Messer und Gabeln hin und her rutschen. Einfache Handlungen wie Suppe essen oder Wasser trinken geraten zu schwierigen Aufgaben. Doch das Team kann sicher sein. Die Calypso trotzt allen Wettern. Über Wasser ist sie das ideale Transportmittel. Aber unter Wasser möchte ich mehr. Möchte ich schneller vorankommen, um mehr erforschen zu können. Für die Fortbewegung unter Wasser erfindet Cousteau ein Hilfsmittel. Einen Scooter, der seinen Taucher durch das Meer zieht, indem er sich wie an einem kleinen Schlitten mit beiden Armen festhält. Was ihm aber noch fehlt, ist ein Unterseeboot, mit dem er noch tiefer hinabgleiten kann. Denn ein Taucher mit Sauerstoffflasche auf dem Rücken kann nur bis 80 Meter in die Tiefe hinab. Da das Meer aber im Durchschnitt 4000 Meter tief ist, müssen wir also mit Tauchern bedenken, dass wir nur einen ganz kleinen Teil, nur die Oberfläche erkunden können. Aber wir wollen ja auch in die Tiefsee schauen und da nutzen wir Forschungs-U-Boote. Das sind meist kleine, kapselartige U-Boote, mit denen wir dann als Menschen vor diesen Druckeffekten geschützt sind, weil praktisch es wie eine Art Raumschiff ist, mit dem man am Meeresboden fahren kann. Der Kommandant nahm zwei Untertassen, stellte die eine davon richtig herum auf den Tisch und legte die andere verkehrt herum auf die erste. Voilà, unser U-Boot. Erfindungen sind nichts anderes als Werkzeuge des Forschers. Wenn man etwas braucht, dann baut man es sich eben. Es ist das erste manövrierfähige Tiefseetauchboot, ausgestattet mit einer Greifzange und starken Scheinwerfern. Außerdem besitzt die tauchende Untertasse die Form einer Linse, die gut an Ecken und Kanten der Felsen abgleitet. Mit einem Kollegen steigt Cousteau über eine eiserne Leiter in die tauchende Untertasse. Sie schließen die Klappe zur Außenwelt und sinken tiefer hinab in die Dunkelheit des Meeres. Um nicht mit Propellern an Felsen oder Korallen hängen zu bleiben, steuert Cousteau sein Gefährt mit Düsen, aus denen Wasser schießt. In 100 Metern Tiefe beleuchten die zwei Forscher wundersame weiße Korallen, abgestorbene Riffe, die von einer grauen Sandschicht bedeckt sind. Das Licht kann ja maximal vielleicht 100 Meter, mal in manchen sehr sauberen Meeresgebieten auch 200 Meter eindringen. Und dann erreicht man die Welt der ewigen Finsternis, dann ist kein Sonnenlicht mehr da. Cousteau sinkt mit der Untertasse immer tiefer hinab. 150 Meter, 175 Meter, 200 Meter. Alles ist schwarz. Nur der Kegel des Scheinwerfers beleuchtet einen klar umrissenen Ausschnitt. 250 Meter. Ein einsamer Fisch schwimmt vorbei. Andere haben sich in Spalten versteckt. Merkwürdige Wesen scheinen auf allen Vieren über eine Riffkante zu krabbeln. Eine weiße Schlange schlängelt sich an einem silbernen Fisch vorbei. Bizarre Meerestiere hängen an den Felsen. Bei 260 Meter hängen Austernschalen an den steil abfallenden Wänden. Austernschalen, die sonst nur knapp unterhalb der Meeresoberfläche zu finden sind und die beweisen, dass der Meeresspiegel gestiegen ist. 300 Meter. Glatter, brauner Sandboden. Tausende Krabben bewegen sich im seitlichen Schritt über die Ebene. Kilometerweit. Plötzlich taucht aus der Dunkelheit ein Tiefseehai auf, mehr als 6 Meter lang. Aus seiner sicheren Kapsel heraus beobachtet Cousteau dieses majestätische Tier, das langsam abdreht. Und hinein geht es in einen Tunnel. Plötzlich ein Ruck. Das U-Boot ist angestoßen, klemmt aber dank seiner Linsenform nicht fest. Der Tunnel öffnet sich. Cousteau sieht über sich eine riesige Luftblase. Was kann das sein? Cousteau steigt mit dem U-Boot höher und erkennt, dass er sich in einer Grotte befindet, die zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist, zur anderen mit Luft. Er öffnet die Luke und leuchtet mit seiner Taschenlampe in der Grotte umher. Ich bin der erste Mensch, der Licht in diese Dunkelheit bringt. Und der erste Mensch, der diese Luft in der Blase atmet und die dunklen Wände betrachtet. Einige Jahrzehnte später steigen die Menschen immer noch mit Tauchbooten ins Meer hinab, um es zu erforschen. Wie Antje Boetius. 6 bis 8 Stunden kann ein Tauchgang in die Tiefe von 4000 Metern andauern. Die Vorbereitungen beginnen bereits Tage vorher. Zuerst, wenn wir eben für die Wissenschaft tauchen, dann ist ja klar, dass man sich erstmal überlegen muss, was will ich mit diesem Tauchgang erreichen? Ein Forschungsschiff zu haben, ein Tauch-U-Boot dabei zu haben, bedeutet, dass man sehr, sehr viel Pläne schmieden musste vorher und dass man auch viel Geld ausgibt. Also jeder einzelne Tauchgang ist sehr wertvoll und wird genau durchdacht. Das heißt, am Tag vorher trifft man sich und macht einen genauen Plan, wer taucht, wer sind die Piloten, was soll erreicht werden, was sind die Ziele, wer braucht alles Proben an Bord, was will ich sehen, wo muss ich hinfahren, wann komme ich zurück, all diese Dinge werden geplant. Dann am Tag des Tauchens werden die alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, es wird das U-Boot gecheckt. Es wird festgelegt, auch mit dem Forschungsschiff, wie lange geht der Tauchgang, wo muss ich das Forschungsschiff aufhalten. Und wenn alles in der Gruppe besprochen ist, geht es fast schon los. Aber nur fast. Denn kurz vor dem Start gibt es noch eine leichte Mahlzeit und einen Toilettengang. Wer nämlich hinterher in dem Tauchboot Blase oder Darm entleeren muss, der muss entweder einkneifen oder vor den Augen der anderen in eine Flasche pinkeln. Für eine Toilette ist kein Platz in dem kleinen Raum. Wenn endlich alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, geht es los. Zunächst einmal steigt man eben in diese kleinen Kapseln zusammen mit den Piloten. Erstmal ist alles sehr, sehr eng und sehr klein. Man muss sich also in seine Position sitzen oder legen, je nachdem. Und dann wird man mit dem Kran über Bord gehievt. Und das ist erstmal ein etwas schwieriger Moment, denn wenn so eine Tauchkugel auf der Wasseroberfläche liegt und dann vom Haken abgemacht wird, dann wird man bewegt durch die Wellen und das rollt und schaukelt alles sehr stark. Leute, die leicht seekrank werden, die haben da sehr große Schwierigkeiten am Anfang des Tauchgangs. Aber sobald das U-Boot dann unter Wasser geht, ist alles wunderbar. Dann haben die Wellen keinen Effekt mehr und man sinkt langsam hinunter und sieht, wie es um einen herum dunkler und dunkler wird. Die Farben verschwinden ohne Sonnenlicht. Erst rot, dann gelb. Ab 30 Metern Tiefe bleiben nur noch grün und blau, bis auch sie von der Dunkelheit verschluckt werden. Danach bleibt nur ein tiefes Schwarz. Man kann natürlich die Lampen vom U-Boot einschalten, aber viel schöner ist es, im Dunkeln zu tauchen und die vielen selbstleuchtenden Fische und Organismen anzuschauen, die es im Meer gibt. Es herrscht also nicht völlige Finsternis. Im Meer regt es sich, und zwar nicht zu knapp. In vielen Meeresgebieten sieht das aus wie ein Feuerwerk. Das sind in den Wassertiefen von ungefähr 300 bis nochmal 500 Meter über Grund, gibt es unglaublich viele Tiere, die selber Leuchtorgane haben. Oft haben sie das in Zusammenarbeit mit Bakterien, die das Leuchten verursachen. Und sie nutzen dieses Leuchten in der ewigen Dunkelheit für ganz verschiedene Zwecke. Zum Beispiel Partner zu finden zur Vermehrung, Beute zu finden, Räuber abzuschrecken, vorzutäuschen, dass Beute da ist. Es gibt ganz, ganz viele Tricks, die Tiere benutzen, um eben mit Licht auf sich aufmerksam zu machen oder auch mit Licht die Räuber zu verwirren. Das sieht fantastisch aus unter Wasser. Es funkelt und glitzert um einen herum. Und das ist eben wie, als ob man in einer schönen Sommernacht den Himmel betrachtet und es gibt ein Feuerwerk. So sieht es aus. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Antje Boetius sitzt mit dem Piloten zusammen in einem Tauchboot und sieht Dinge wie kaum ein anderer Mensch. Völlig unterschiedliche Tiere in verschiedenen Farben und Formen. Es gibt alle Größen, viele sind ganz klein, also so fein wie vielleicht kleinste Insekten. Die nennen wir Zooplankton oder Planktonorganismen, das Treibende, das heißt Plankton. Dann gibt es aber auch größere Organismen, die leuchten, Quallen und Tintenfische zum Beispiel. Aber auch viele Tiefseefische haben Leuchtorgane. Viele Leute kennen den berühmten Anglerfisch, der solche Leuchtfortsätze am Körper hat. Der Anglerfisch besitzt einen kompakten Körper mit einem riesigen Maul und vielen scharfen Zähnen. Zwischen seinen Augen schält sich eine Art Angel heraus, an deren Ende eine leuchtende Laterne hängt. Damit lockt er seine Beute an. Eigentlich haben alle Stämme des Lebens auch Kombinationen mit Leuchtkraft hervorgebracht, die man dann sehen kann. Die Meerestiere spezialisieren sich, um in den Tiefen der See zu überleben. Sie passen sich ihrer Umgebung an. Der Mensch kann sich nicht anpassen. Aber er kann technische Geräte bauen, mit denen er tief hinabtaucht. Antje Boetius hat so manches Mal im Tauchboot mehr als 3 Kilometer Wasser über sich. Eine Vorstellung, die ihr aber keine Angst macht. Es ist faszinierend, weil man tatsächlich wo ist, wo man als Mensch normalerweise nicht sein kann. Aber Angst hat man dabei eigentlich nicht. Es ist nie ganz still an ihrem Arbeitsplatz im Meer. Die Forscherin hört verschiedene Geräusche. Die des Motors, piepende Geräte, knarzende Funkgeräusche oder das Blubbern der Blasen, die an dem Tauchboot vorbeiziehen. Es herrscht also keine ehrfurchtsvolle Stille kilometerweit unter der Meeresoberfläche im U-Boot. Und auch die sogenannten Piloten, die das Tauchboot steuern, machen es sich manchmal bei den stundenlangen Tauchgängen auf überraschende Weise gemütlich. Viele der Forschungs-U-Boote sind ein bisschen ausgestattet, sodass man, wenn man so lange taucht, können die Piloten sich Musik anmachen. Dann kann man auch einfach seine Lieblingssongs hören. Als ich meinen ersten und tiefsten Tauchgang hatte, haben die Piloten ABBA Dancing Queen aufgelegt. Das fand ich etwas unpassend, aber das kann man durchaus in einem U-Boot auch machen. Aber mir ist es, ich mag es gerne, wenn es still ist, wenn man diese Funkgeräusche hören kann und auch hören kann, wie das Wasser um einen gluckert, Blasen aufsteigen. Das ist eigentlich auch sehr schön, das direkt mitzubekommen. Von der Forschung mit dem Tauchboot ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zu einer bemannten Station im Meer. Cousteau setzt seine Vision vom menschlichen Leben im Wasser in die Tat um. Mit Unterwasserstationen. Zuerst ist es eine Art Zelthaus, das Cousteau aufstellt. Doch 1963 baut er in 11 Metern Tiefe eine Unterwasserstation in das Rote Meer, die die Form eines Seesterns hat. In dieser Station können mehrere Männer einen Monat lang wohnen und forschen. Cousteau stellt diese Art Haus an den Rand eines steilen Riffs, damit er 16 Meter tiefer eine weitere Station für 2 Personen aufstellen kann, um in noch größerer Tiefe lange forschen zu können. Das größere Haus besitzt sogar eine Art Garage für U-Boote und besteht aus mehreren Zimmern. Meine Männer können hier wohnen und arbeiten. Sie duschen, kochen hier, lassen sich bei Bedarf an den Friseur herantauchen und untersuchen im Labor die gefundenen Tiere und Bodenproben. Cousteau selber wohnt nicht in der Meeresstation, aber er besucht seine sogenannten Ozeanonauten regelmäßig mit seiner tauchenden Untertasse. Gemeinsam sitzt er mit den Forschern um einen Tisch. Sie trinken Wein, rauchen und besprechen die Pläne der nächsten Tage. Vom Tonband klingt klassische Musik. Alles scheint so, als befände sich die Gruppe in einem ganz normalen Haus. Doch der Blick aus dem Fenster zeigt keine Wiesen oder Felder, sondern Wasser, Korallen und Fische, die neugierig durch das Bullauge ins Innere blicken. Und es gibt noch weitere Unterschiede. Die Ozeanonauten sind doppelt so großem Druck ausgesetzt wie dem auf der Erdoberfläche, atmen doppelt so viel Sauerstoff ein und auch ihre Zigaretten verglühen 2-mal so schnell wie oben. Aber es gibt noch eine weitere Besonderheit. Durch eine Luke bringt ein Taucher einen verschließbaren Topf in die Meeresstation. Ein Mitarbeiter schraubt den Deckel ab und holt einen Papagei aus dem Topf, einen lebendigen. Er heißt Claude. Ein Vogel unter Wasser. Dieser Papagei wird nicht zum Vergnügen der Mannschaft mitgenommen. Das Tier reagiert empfindlich auf Druckveränderungen in den Kammern. Und sollte es ihm einmal nicht so gut gehen, wissen die Menschen sofort, dass etwas nicht funktioniert und sie die Meeresstation überprüfen müssen. Das Tier als Lebensretter für den Menschen. Mittlerweile ist Jacques Cousteau Direktor des Ozeanographischen Museums in Monaco. Für das Aquarium in Monaco brauche ich Fische. Außerdem möchte ich den Meeresboden untersuchen, also bringt bitte Bodenproben mit. Aus den tieferen Schichten des Meeres sammeln die Wissenschaftler Plankton ein, das in der Nacht aus noch tieferen Schichten nach oben gestiegen ist. Sie legen es noch an Ort und Stelle, also im Meer, unter eine Kamera, um es zu filmen. Kleine Krebstierchen, eine Art Qualle, durchsichtige Insekten. Die Tiere scheinen so völlig anders als das, was Cousteau außerhalb des Meeres gesehen hat. Sie leuchten, sie zittern, sie flackern, sie schlängeln sich. Auch Antje Boetius hat bei ihren vielen Tauchfahrten interessante Dinge gesehen. Da waren wir am Grund, da haben wir uns im östlichen Mittelmeer Schlammvulkane und untermeerische Salzseen angeschaut. Schlammvulkane sind meist riesige Schlammmassen, die sich auftürmen. Manchmal sieht man, wie es kleine Eruptionen gibt und Schlammfahnen oder Schlammwolken dann durch die Tiefsee bewegen. Man sieht auch Gasblasen herauskommen. und man sieht eine Vielfalt von merkwürdigem Leben, das sich angepasst hat, mit Gas und wenig Sauerstoff leben zu können. Und das war spektakulär anzusehen vom U-Boot aus. Cousteaus Mannschaft filmt 1963 wandernde Büsche, die sich als Tiere entpuppen. Meeresteufel, die mit ihren umhanggroßen Flossen schlagen. Seeschlangen mit federähnlichen Flossen. Seine Männer streicheln Beulenfische, die mit ihren massigen Köpfen Stücke aus Korallen herausschlagen, um sie dann mit ihren Kiefern zu zermalmen. Um scheue Lebewesen zu filmen, stellen seine Mitarbeiter eine ferngesteuerte Kamera auf den Meeresboden, die von der Station aus bedient wird. Mit Scheinwerfern ausgestattet, gehen die Ozeanonauten auch nachts auf Tauchgänge. Bunte Papageienfische legen sich zum Schlafen zwischen Feuerkorallen. Seesterne ruhen auf dem Meeresboden. Jakobsmuscheln tanzen im Wasser, indem sie mit ihren Schalen klappern und einen Rückstoß erzeugen. Cousteau sieht Dinge, die den meisten Menschen vorenthalten sind. Ich habe schon tolle Unterwasser-Chimären, das sind mit Haien verwandte Fische, gesehen. Aber vor allen Dingen fasziniert bin ich immer wieder von der Vielfalt von den Organismen, die mit Bakterien zusammen in Symbiose leben. Die riesigen Würmer, die man zum Beispiel an den heißen Quellen im Wasser sehen kann oder auch an den Methanquellen. Und die riesigen Muscheln, die so groß werden, weil sie mit Bakterien zusammen auch versuchen, das Gas als Nahrungsquelle zu nutzen. Riesig heißt also, wenn man sich die normale Miesmuschel vorstellt, dann ungefähr 10-mal so groß. Die Würmer, das ist jenseits von dem, was wir an Land kennen. Die werden zum 2, 3, 4 Meter lang. Ich hielt meinen Atem an, um die entferntesten Gesänge der Buckelwale zu hören. Ich öffnete meine Lippen, um das Salz meinen urzeitlichen Geschmack wecken zu lassen. Ich glitt in Schwärmen von Thunfischen dahin, meine Muskeln eins in ihrer Bewegung mit ihnen. Trotz aller Freude und Entdeckerlust, bei seinen Expeditionen begibt sich Cousteau mehrfach in Lebensgefahr. Doch er weiß um das Risiko. Bevor wir uns auf gefährliche Unternehmungen einließen, bemühten wir uns viele Stunden lang, alle lebensgefährlichen Situationen, die eintreten könnten, vorwegzunehmen. Dann versuchten wir systematisch, eine nach der anderen auszuschließen. Ein Risiko ließ sich allerdings niemals ganz vermeiden. Es gibt immer eine Unbekannte. Das ist das Wesen der Forschung. Die Forschung aber wird leider auch ein Opfer fordern. Anfang der 50er Jahre gibt ein Freund Cousteau den Tipp, dass sich 10 Meilen vor der französischen Küste auf dem Grund des Mittelmeeres ein antikes Segelschiff befindet, gefüllt mit alten Tongefäßen. Der neugierige Forscher fährt aufs Meer hinaus, steigt in seinen Taucheranzug, setzt die Atemmaske auf und taucht 40 Meter hinab zum Meeresboden. Was er sieht, verschlägt ihm den Atem. Hunderte Amphoren, bis zum Hals im Sand vergraben. Dazwischen zerbrochenes Geschirr, Teller und Krüge. Wir hatten mit Sicherheit den Fundort eines antiken Handelsschiffes vor uns. Ein Leuchtfeuer aus dem Altertum. Und ohne Zweifel war es älter als irgendein seetüchtiges Schiff, das jemals ausgegraben worden war. Cousteau greift sich einige Amphoren und steigt wieder nach oben. Oben wartet schon gespannt ein Wissenschaftler auf Cousteau, der den Fund übernehmen und begutachten will. Der Professor greift nach den Tongefäßen, reibt den Dreck ab und tanzt. Er ist sich sicher, einen alten Schatz in den Händen zu halten. Amphoren, die 2000 Jahre alt sind. Cousteau kehrt zum Festland zurück und plant alles für eine große Grabungsaktion. Professionell ausgestattet fährt er mit der Calypso zur Fundstelle zurück. Die Schätze 40 Meter unter ihm liegen unter einer dicken Sand- und Schlammschicht. Taucher machen sich bereit, um mit einem Saugrohr die Schätze freizulegen. Zentimeter um Zentimeter arbeiten sie sich unter Wasser vor, trotzen dem Meer die wertvollen Güter ab. Kelche, Öllampen und 7000 Amphoren gelangen ans Deck der Calypso. Es sind die Güter eines Handelsschiffes, das Römer beliefern wollte. Cousteau hält eine der Amphoren in den Händen und betrachtet sie genau. Die Öffnung ist noch versiegelt. Es ist das einzige noch verschlossene Gefäß, das in sich birgt, was ein Mensch vor 2000 Jahren hineingefüllt hat. Was mag darin sein? Cousteau kratzt an dem Siegel. Er bricht es auf und hält seine Nase über die Öffnung. Es riecht nach Wein, allerdings säuerlich. Cousteau schüttet etwas von der klaren Flüssigkeit in ein Glas, setzt es an seine Lippen, kostet und verzieht das Gesicht. Auch wenn es heißt, dass alter Wein gut schmeckt, dieser Wein ist eindeutig zu alt. Er ist gekippt und ungenießbar. Cousteau schüttet ihn weg. Den ganzen Sommer über heben Cousteau und sein Team wie besessen die Schätze, um sie Museumsexperten in Marseille zu überlassen. Der Sommer vergeht. Die Tage werden kürzer, die Nächte kälter. Starke Winde kommen auf. Haushohe Wellen lassen die Calypso hin und her schaukeln. Unter Deck wartet die Mannschaft auf das Ende des Sturms. Sie haben Erfahrungen mit den wilden Seiten des Meeres und wissen auch, dass es sich beruhigt. Doch plötzlich ein Ruck. Das Schiff schlingert, fängt sich und schaukelt wieder im Rhythmus des Meeres. Cousteau hastet an Deck und sieht die Bescherung. Eine dicke Ankerkette konnte dem Druck nicht mehr standhalten und ist gerissen. Die Ankerboje wurde mehrere hundert Meter abgetrieben. Und unser Anker lag ohne Markierung irgendwo mehr als 65 Meter unterhalb einer tosenden See. Inmitten des Tumults nähert sich ein zweites Boot. An Bord zwei Marinekampftaucher, Raymond Kinsey und Jean-Pierre Servantin. Die beiden betreten die Calypso und bitten Jacques Cousteau, als Freiwillige mitarbeiten zu dürfen. Willkommen in unserer Familie, lädt der Meeresforscher die Taucher ein. Gemeinsam sammeln sie die Ankerboje ein. Doch wo ist der Anker? Servantin macht einen Vorschlag. An der Boje hing doch die Ankerkette. Und diese Kette ist über den Meeresboden geschleift, als die Boje abtrieb. Also müssen wir nur die Spur der Kette zurückverfolgen und stoßen dann auf den Anker. Servantin legt seine Ausrüstung an und springt vom Boot hinab ins Meer. Allein. Jean-Pierre Servantin taucht nie wieder auf. Sein Herz hat ausgesetzt. Jetzt gab es sie nicht mehr. In der Tat hatte ich für einen Haufen alter Töpfe mit einem Menschenleben bezahlt. Cousteau beginnt an sich zu zweifeln, bereut, dass er Servantin hat alleine tauchen lassen. Nach der Beerdigung des jungen Mannes fasst Cousteau einen Entschluss. Ich beschloss, den Expeditionen der Calypso ein Ende zu machen. Doch während er versucht, seinen Plan in die Realität umzusetzen, erreicht ihn die Bitte eines anderen Tauchers, Servantin ersetzen zu dürfen. Dieses Engagement rührt den Meeresforscher, stimmt ihn um und er telegrafiert: Kommen Sie. Leider passieren immer wieder Unfälle. Also Forschungstaucher wissen, dass sie nicht alleine tauchen sollen. Es gibt für alle professionellen Unterwasserarbeiter sozusagen ganz klare Handlungsanweisungen, wie man sich verhält, wie gearbeitet wird, was die Sicherheitsstandards sind. Aber es gibt auch immer wieder Gefahrensituationen, die man nicht abschätzen kann. Es ist ein gefährliches Unterfangen, als Mensch unter Wasser leben, arbeiten oder forschen zu wollen. Aber man versucht natürlich durch die entsprechenden Sicherheitsstandards die Gefahr möglichst klein zu halten. Ich würde weitermachen. Einige Risiken sind es wert, eingegangen zu werden, weil es Ziele gibt, die zu erreichen sich lohnt. Eines dieser Risiken geht von einem Meerestier selber aus, vom Hai. Als ich 1939 nahe der nordafrikanischen Insel Djerba das erste Mal in meinem Leben einem Hai begegnete, bewahrte mich die Betäubung durch den Schock, das Untier direkt vor mir zu sehen, davor, etwas Dummes zu tun. Der Hai gilt als Menschenfresser und kaltblütiger Killer. Alle 500 Arten? Der zylindrische Laternenhai wird 16 cm groß. Der Riesenhai kann 10, 12 Meter und der Walhai sogar 14 Meter lang werden. Was diese großen Haie gemeinsam haben? Sie sind Pflanzenfresser. Man wird wohl eher von einem Blitz getroffen als von einem Hai gefressen. Trotzdem ist die Angst vor einem Angriff bei vielen Menschen groß. Immer wieder treffen Cousteau und sein Team auf das majestätische Tier. Schließlich baut Cousteau einen mannsgroßen Käfig, in dem seine Männer zum Schutz vor den Haien ins Meer gelassen werden. Gleichzeitig werden die Taucher aber auch immer selbstsicherer, bis hin zum Leichtsinn. Cousteau und seine Männer filmen die Tiere. Bewegen sich die Haie zu wenig, ziehen sie sie einfach am Schwanz. Wir machten höhnische Witze über die feigen Betrüger. Doch dieser respektlose Umgang mit dem Tier wird sich bald rächen. Mit seinem Kollegen Didi steigt Cousteau ins Meer, um Entenwale zu filmen. 8 Meter große Tiere, die bis 1000 Meter tief tauchen können. Die beiden filmen so lange, bis der letzte unter ihnen im dunklen Blau des Meeres verschwindet. Zurück bleiben Didi und Cousteau, von weitem gut sichtbar und völlig ungeschützt. Plötzlich erblickt Cousteau aus den Augenwinkeln eine schnelle Bewegung. Oft warnten wir uns gegenseitig durch lautes Schreien in unsere Mundstücke. Wasser verzerrt zwar einzelne Worte zu sehr, um komplizierte Gespräche zu ermöglichen, überträgt aber gleichzeitig laute Geräusche. Cousteau dreht den Kopf und erkennt einen weißspitzen Hochseehai. Einen Hai, der von Natur aus neugierig ist und Tauchern oft sehr nahe kommt. Er ist fast 3 Meter lang und Cousteau weiß, dass er zu den gefährlichsten seiner Art gehört. Wie in einer Spirale taucht der Hai immer höher und höher. Wir konnten der Versuchung nicht widerstehen. Wir schwammen dem Neuankömmling einfach nach. Cousteau filmt. Er filmt den Hai, der langsam abwärts taucht. Und er filmt Didi, wie er mit dem Tier herumalbert, direkt an der Seite des Tieres schwimmt, sogar seine Hand ausstreckt, um es zu berühren. Großartige Aufnahmen werden das. Doch langsam ändert das Tier sein Verhalten. Es fixierte uns beide mit dem ausdruckslosen Blick seiner starren Augen. Der Hai zog seine Kreise immer enger. Uns wurde übel, als wir begriffen, dass dieses Verhalten nicht ziellos war. Er führte mit uns, seiner Beute, einen Totentanz auf. Cousteau und Didi tauchen auf, um das rettende Boot zu erreichen. Doch das ist weit weg, den Entenwalen hinterhergefahren und außerhalb ihrer Reichweite. Sie sind ganz allein. Plötzlich stößt der Hai nach vorne, direkt auf Cousteau zu. Mit aller Kraft schlägt der mit der Kamera nach der Schnauze des Raubtieres. Den Hai schreckt das nicht ab. Er befindet sich in seinem Element, dem Wasser, mit 2 schutzlosen Tauchern. Immer enger zieht er seine Kreise um das Duo. Als ob das nicht reichen würde, kommen auch noch 2 Blauhaie dazu, beide mehr als 4 Meter lang. Didi und Cousteau versuchen, die 3 Angreifer nicht aus den Augen zu lassen und drehen sich im Wasser um ihre eigene Achse. An der Oberfläche spritzt das Wasser, doch die Besatzung des Mutterschiffes sieht es nicht, hat nur Augen für die Wale. Ein Hai stößt nach oben, um eines der 4 strampelnden Beine abzubeißen. Noch einmal können Didi und Cousteau ihn vertreiben, aber wie lange wird ihre Kraft reichen? Wann werden sie vor Erschöpfung den Kampf gegen die Meerestiere aufgeben müssen? Verzweiflung breitet sich aus, die Gewissheit des eigenen Todes vor Augen. Unter uns zogen die Bestien weiter ihre Kreise und warteten erbarmungslos auf die endgültige und tödliche Erschöpfung unserer Kräfte. Doch wie schon einmal erscheinen plötzlich rettende Hände, ziehen die beiden ins Schlauchboot und bringen sie in Sicherheit. Glück gehabt. Die Begegnungen mit Haien reißen nicht ab, enden aber nicht immer so dramatisch. Das Untier aus unseren Albträumen, 6 Meter lang, schoss wie eine Rakete vor uns umher und bemerkte uns zunächst gar nicht. Sobald es jedoch unsere Anwesenheit gewahr wurde, entleerte es seinen Darm und nahm Reißaus. Wir blieben nervös lachend in einer Wolke aus Exkrementen zurück. Der Hai hat es schwer mit den Menschen. Werden andere Tiere geachtet und bewundert, obwohl auch sie Tiere fressen, um am Leben zu bleiben, sieht der Mensch in dem Hai meist das Monster, die Bestie. Das geht auch Cousteaus Männern nicht anders und führt zu einem schaurigen Ereignis. Eines Tages, als die Männer Wale folgen, gerät ein Jungtier unter die Schiffsschraube und wird schwer verletzt. Das Tier versucht noch, sich zu retten, schwimmt zu seiner Mutter, doch verliert mehr und mehr an Kraft. Die Männer an Bord müssen zusehen, wie das Tier leidet. Lasst es uns töten und seine Qualen verkürzen. Das Tier sollte nicht länger leiden. Sterben wird es so oder so an seiner Verletzung. Die Männer geben dem Tier den Gnadenschuss und binden den Kadaver neben sich an das Boot. Warum sie das tun? Wir wissen es nicht, aber es hat Folgen. Das Jungtier hat eine Menge Blut verloren und das lockt wiederum Haie an, die eine fette Beute vermuten. Sie nähern sich dem Kadaver und reißen mit ihren messerscharfen Zähnen ganze Stücke aus dem toten Tier. Die Männer auf dem Schiff schauen zu, wie sich das Wasser blutrot verfärbt. Plötzlich scheint die Raserei der Raubfische auf die Seemänner überzugreifen. Einer von ihnen greift zum Speer, trifft einen Hai, zieht ihn an Bord und schlägt mit unglaublicher Kraft auf das Tier ein. Er schlägt es tot. Andere Seemänner tun es ihm nach und es folgt ein unglaubliches Gemetzel, bei dem viele Haie ihr Leben lassen. Ein Kinofilm von Cousteau dokumentiert diesen Exzess. Solche brutalen Szenen sind heute unvorstellbar. Was trieb die Männer an? Brauchten sie ein Ventil, um aufgestaute Aggressionen abzubauen? Fühlten sie sich während ihrer Arbeit von dem Tier so stark bedroht, dass die Angst in Hass umschlug? Sicherlich war in den 60er Jahren der Umgang mit Tieren ein anderer als heute. Anfüttern von Fischen in freier Natur, Reiten auf Riesenschildkröten, wie Cousteaus Männer es taten, das soll es 50 Jahre später nicht mehr geben. Der Mensch soll so wenig wie möglich in die Natur eingreifen. Heutzutage haben wir Wissenschaftler einen sogenannten Code of Conduct, also eine Verhaltensregelung, die wir unterschreiben, wenn wir auf Expeditionen gehen, wo genau festgelegt ist, wie man mit Tieren umgeht, wie man Schaden vermeidet, wie man nachhaltig Beforschung betreibt. Und daran wird sich eigentlich gehalten. Auch andere Dinge haben sich verändert beim Tauchen. Die Forschung hat sich weiterentwickelt. Der Mensch muss nicht mehr unbedingt selber in die Tiefe des Meeres tauchen. Tauchroboter sind eigentlich die wichtigsten Werkzeuge heutzutage. Tiefseetauchroboter müssen eben nicht aufs Klo. Da kann man also durch 36 Stunden durchtauchen. Und da man an Bord sitzt und sich ablösen kann, kann an Bord das Leben ganz normal weitergehen. Ein Tauchroboter kann im Grunde alles, was man braucht, um Umweltforschung zu betreiben. Er kann sich fortbewegen. Die Tauchroboter, die wir meistens nutzen, sind allerdings am Draht. Das Schiff muss also mitkommen. Er filmt und sendet auch sehr gute Fotos nach oben. Er kann Proben nehmen, er kann Felsbrocken ablösen, mitbringen, er kann Tiere einsammeln und das sehr schonend und ganz gezielt. Also der kann richtig arbeiten, als ob man eben Menschen unten im Meer hätte, die einem helfen, die Arbeit zu erledigen. Der Mensch hat die Erdoberfläche fast überall erforscht. Als die Astronauten vom Weltall aus auf die Erde blickten, sahen sie hauptsächlich Meer. Denn das bedeckt zu 70% den sogenannten blauen Planeten. Der größte Teil des Meeres, da war noch keiner, hat noch keiner was gesehen und wir wissen auch nicht, was da lebt. 90% des Meeres sind heute noch nicht untersucht. Gerüchte über gefräßige Riesenkraken, die so groß sind wie ein 15-stöckiges Haus, halten sich seit Jahrhunderten. Alles verschlingende Wasserschlangen spuken durch die Erzählungen erfahrener Seemänner. Nur mit technischen Hilfsmitteln ist der Mensch in der Lage, solchen Gerüchten nachzugehen, in die Tiefe des Meeres hinabzutauchen und es zu erforschen. Und Jacques Cousteau war einer der ersten, der solche Hilfsmittel entwickelte. Einen Apparat, um unter Wasser zu atmen. Eine Unterwasserstation, einen Scooter und eine Unterwasserkamera, um Bilder aus dem Meer mitzubringen. Für seine Kinofilme über das Leben im Meer erhielt er sogar 3-mal den Oscar, die begehrte amerikanische Filmauszeichnung. Insgesamt drehte Cousteau mehr als 100 Filme. Seine Reihe Geheimnisse des Meeres lief 13 Jahre im deutschen Fernsehen. Millionen von Menschen hat er damit erreicht. Ähnlich dem österreichischen Ehepaar Lotte und Hans Hass veränderte Jacques-Yves Cousteau den Blick auf das Element Wasser. Cousteau hat das Meer für die Erdbewohner erfahrbar gemacht. Der Tauchpionier war der Erste, der die Gesänge der Buckelwale aufnahm. Doch das Meer hat im Laufe der Jahre immer mehr Probleme zu bewältigen, die von Menschen verursacht werden. Der Mensch überfischt die See. Das heißt, er tötet beim Fangen zu viele Fische, sodass es immer weniger Nachwuchs gibt und das Meer immer leerer wird. Doch das ist nicht alles. So ist eines der großen Probleme sicherlich die Vermüllung der Meere. Jede Plastiktüte, die ins Meer fällt, bleibt für Jahrhunderte dort. Und bis sie vielleicht irgendwann von einem Fisch oder einem Vogel gefressen wird, der daran dann oft verendet. Und heute, wenn wir in der Tiefsee tauchen, ist es schon traurig zu sehen, dass man nicht mal mehr 500 Meter geradeaus fahren kann, ohne auf Müll, Cola-Dosen, Plastiktüten und Abfälle der Zivilisation zu treffen. Überall liegt Müll. Also es gibt keinen Platz mehr im Meer, der keinen Müll zeigt. Ich habe gesehen, wie Fische sterben, die ich liebe. Ich habe nach dem Grund gesucht. Der Mensch ist schuld. Cousteau hat viel getan, um das Meer zu schützen. Vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York erreichte Cousteau, dass die Antarktis zur Schutzzone erklärt wurde. Er verhinderte, dass Atommüll ins Mittelmeer gekippt wurde und träumte von bewohnbaren Stationen unter Wasser. Er gründete die Cousteau-Gesellschaft zur Erforschung und zum Schutz des Meeres, die bis heute existiert. Im Juni 1997 starb Cousteau im Alter von 87 Jahren in Paris. Als der Mann mit der roten Wollmütze wird er uns in Erinnerung bleiben. Viele Meeresforscher sind ihm in seiner Arbeit nachgefolgt, denn es gibt noch genug zu tun, auch wenn sich die Art des Forschens verändert haben mag. Es gibt Meeresforscher, die denken nur nach. Und es gibt andere, die sitzen nur am Computer. Es gibt andere, die müssen mit Tieren arbeiten oder mit Pflanzen. Es gibt welche, die arbeiten in molekularen Laboren und haben nur mit der DNA zu tun. Dann gibt es auch welche, die schauen sich die Zusammensetzung des Meeresbodens an im Vergleich zu der Zusammensetzung der Tierwelt. Also es gibt welche, die arbeiten nur mit Satellitendaten. Wir benutzen alle Technologien, um besser zu verstehen, wie das Meer funktioniert. Cousteau ist seinerzeit angetreten, das Wissen um das Meer zu erweitern, um den Menschen den Lebensraum nahezubringen, der ihnen von ihrer eigenen Natur aus verschlossen bleibt. Schützen wir das Meer? Schützt es uns? Missbrauchen wir es? Zahlt es uns den Missbrauch heim? Antje Boetius weiß, was Cousteau geleistet hat. Sicherlich seine Beiträge überhaupt, das Scuba-Tauchen, also das Tauchen mit Gasflaschen möglich zu machen, die dann überhaupt ermöglichen, länger unter Wasser zu bleiben und da dann auch verschiedene Weiterentwicklungen von Geräten zum besseren Fotografieren, Filmen, Licht unter Wasser, eben tatsächlich als Mensch unter Wasser sehen, fühlen, beschreiben zu können, das sind wesentliche Beiträge gewesen. Für all diese Beiträge, für seinen Entdeckergeist, seinen Forscherdrang und seinen Wagemut, besaß Cousteau eine entscheidende Motivation. Viele Menschen kämpfen gegen das Meer. Ich liebe es. Auf Wiederhören bei Audible.